im Heiligen Bis zum 10. Frage 83. Was lehrt uns der dritte Artikel? Der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau. Der dritte Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass der Sohn Gottes im reinsten Schoßteil der seligsten Jungfrau Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes einen Leib und eine Seele angenommen hat, wie wir sie haben, und dass er aus dieser Jungfrau geboren ist. Recht verständlich, ein paar Sachen noch dazu zum Sagen.